Jesus Christ. Amen. Es gibt nichts, was man studieren kann, außer Jesus Christus. Imagine if every church, all churches today, everywhere is all about Christ alone. Stellt euch vor, dass es in jeder Gemeinde nur um Jesus Christus gehen würde. Imaginez-vous qu'il s'agisse seulement de Jésus Christ dans chaque église. Are you getting it, please? That is all about him alone. Dass es in jeder Gemeinde nur um ihn geht. Qu'il s'agisse seulement de Jésus Christ dans chaque église. Before the fall, it was all about us. Vor dem Sündenfall ging es immer nur um uns. Et avant la chute de l'homme, il s'agissait seulement de l'homme. He said, "You go and dominate the world, the earth." That's what Genesis said. Wir sollen über die Erde herrschen. Das steht in 1. Mose. Et dans Genèse, Dieu a dit que l'homme doit dominer la terre, sur la terre. We should go and multiply. Wir sollen uns vermehren. Et puis, on devait aussi se multiplier. But now it's about knowing Christ. Aber jetzt geht's darum, Christus zu erkennen. Mais maintenant, il s'agit de connaître Jésus Christ. Now it's about having a relationship with the only true God. Jetzt geht's darum, Beziehung zu haben mit dem einzig wahrhaftigen Gott. Et d'avoir une relation avec le seul vrai Dieu. Now it's about knowing him alone. Jetzt geht's darum, ihn allein zu kennen. Et de connaître seulement Dieu. It is all about connecting everything to him. Es geht darum, alles mit ihm zu verbinden. Et puis, on doit aussi connecter tout avec Dieu. And to prove everything if they are him or not. Oder zu prüfen, ob es er ist oder nicht. Und da tut Jesus es Dieu ou pas. The Bible says we should prove all things. Die Bibel sagt, wir sollen alles prüfen. Et la Bible nous dit qu'on doit tout juger. Today's message will be Christ alone is all in heaven. Die Botschaft wird heute sein, Christus allein ist alles im Himmel. Et le message d'aujourd'hui est Jésus Christ est tout aux cieux. If you are born into a heavenly world, you allow Christ alone to be everything. Wenn du geboren bist in die himmlische Welt, dann lässt du zu, dass Christus alles ist. Et si tu es né au monde céleste, là tu dois laisser Jésus Christ être tout pour toi. In earthly world, it's all about you. Denn in der irdischen Welt geht es nur um dich. Parce que au monde terrestre, il s'agit de toi. But heavenly world is all about Christ Jesus. Aber in der himmlischen Welt geht es nur um Christus Jesus. Amen. Mais au monde céleste, il s'agit seulement de Jésus Christ. Praise the Lord. Alleluia. And that's why once you get there, once you are now there, things you used to love, you no longer love them. So wenn du dann da bist, die Dinge, die du vorher geliebt hast, liebst du nicht mehr. C'est ça pourquoi quand tu vis maintenant aux cieux, les choses que tu aimais, tu vas plus les aimer. Things you used to hate, you no longer hate them. Dinge, die du gehasst hast, hast du nicht mehr. Et les choses que tu as détestées, tu ne. Because everything is of another life. Denn alles ist gehört zu einem neuen Leben. Parce que tout maintenant appartient à une autre vie. All must be Christ. Alles muss Christus. Tout doit être concernant le Christ. What matters is Christ in heaven. Was zählt ist Christus Jesus im Himmel. Et ce qui compte est le Christ aux cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Everything. Just name them. Alles. Amen. Il s'agit de Christ en tout. You know, sometimes we forget some. Manchmal vergessen wir einiges. Et parfois on oublie des choses. We are not to forget any of them. Und wir dürfen nichts davon vergessen. Man doit rien oublier. We should know that all must be connected to Christ. Wir sollten wissen, dass alles verbunden sein muss mit Christus. Et on doit savoir que tout doit être connecté avec le Christ. We are born in different homes. Wir sind alle in verschiedenen Haushalten aufgewachsen, groß geworden. Tous nous avons été nés ou bien habité avec des aux maisons différentes. If even we are of the same home, we still have different characters. Auch wenn wir vom gleichen Haushalt vielleicht sind oder gestammt haben, haben wir dann auch wiederum andere Charaktere. Et même si nous sommes d'une maison, on avait des caractères différents. Praise the Lord. Hallelujah. But today our character is Christ. Aber heute ist unser Charakter Christus. Amen. Aujourd'hui notre caractère est le Christ. Amen. We only have one character. Wir haben nur einen Charakter. Amen. Et on a seulement un caractère. That character should be Christ Jesus. Amen. Und dieser Charakter sollte Christus Jesus sein. Et cet caractère doit être Jésus Christ. If not, we can never be one. Sonst können wir niemals eins sein. Sinon on ne peut jamais être un. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everything must be Christ. Alles muss Christus sein. Et tout doit être le Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Including even taking pictures. Selbst auch Fotos sein. Et même faire des photos. Amen. Amen. Everything must be Christ. Alles muss Jesus Christus sein. Et tout doit être le Christ. Amen. Amen. Even if you hate the food you ate before. Selbst das Essen, was du vorher gehasst hast. Et même la nourriture que tu détestais. Now when it comes to Christ. Wenn es um Christus geht. Mais quand il s'agit de Christ. All you are to hate is what Christ wants you to hate. Alles was du hassen sollst, ist das, was Christus will, dass du hast. Et tout que tu détestes, ça doit être que Jésus-Christ aide à te détester. You learn to love what he loves. Du lernst dann zu lieben, was er liebt. Et tu apprends à aimer ce qu'il aime. I've never been used to anybody. Ich war vorher niemals gewöhnt an Menschen. Et moi, j'ai jamais été habituée à être entourée des gens. But because of Christ Jesus, I'm so used to all of you. Aber wegen Christus Jesus habe ich mich an euch alle gewöhnt. Mais grâce à Jésus-Christ, je suis maintenant habituée de tout le monde ici. Amen. Amen. Anything we want to do together, especially God's children, it is very, very important that we are one. Alles, was wir zusammen machen wollen, besonders weil wir Kinder Gottes sind, ist wichtig, dass wir dabei eins sind. Et tout ce qu'on peut faire, surtout si nous sommes les enfants de Dieu, on doit vraiment être un, c'est très important. If we are not one in Christ, we cannot walk together. Wenn wir nicht eins sein können in Christus, können wir nicht zusammengehen. Et si nous sommes pas un avec nous, si nous sommes pas un, là, on peut pas travailler ou bien marcher ensemble. Some of us, we are not used to eating with together with other people. Und einige von uns sind auch nicht daran gewöhnt, nicht alleine zu essen. Et il y a aussi des autres qui n'étaient pas habitués de manger toute seule. I heard of some that we are not used to even sleeping outside their home. Oder es gibt auch einige Leute, die gar nicht daran gewöhnt waren, irgendwo anders zu schlafen, außer bei sich selbst zu Hause. Aber als sie hier hingekommen sind in die Gemeinde, haben sie sich daran gewöhnt. Et j'ai aussi écouté qu'il y avait certains entre nous qui n'étaient pas habitués de dormir même à part de leur maison jusqu'à ce qu'ils étaient ici. So, even taking pictures together, I was even one of the people that hated it. Because I just believe that I don't want people to know me. That's why this job, Kenna, you know Kenna, we are the restaurant. Waitress. I hate to work as Kenna. I love, I prefer the kitchen. Anytime there's any job like that, I just reject it. Because I don't want to be moved, see with people. But today, I want to be seen with Christ. Und deswegen praise the Lord. Ich habe vorher auch nicht gemocht, Kellnerin zu sein. Ich habe mir immer wieder Jobs angenommen, wo ich hinten in der Küche arbeiten konnte, in Ruhe, wo ich einfach für mich selbst arbeiten konnte. Aber als Kellnerin zu arbeiten, mit den Leuten mich zu unterhalten und sich auszutauschen, das war einfach nichts für mich. Aber jetzt wegen Christus möchte ich, will ich unter Leute sein, aber um Christus willen. Praise the Lord. Avant ma relation avec Jésus-Christ, j'ai détesté même d'être pas seulement d'être entouré des enfants des gens en général, mais surtout de prendre des photos et même travailler aussi comme serveuse au restaurant. C'est ça pourquoi je préférais toujours de travailler à la cuisine où je suis toute seule puis je peux faire mes propres choses. Especially once it comes to God's children. Besonders wenn es um Kinder Gottes geht. Mais maintenant, je suis capable à le we faire. We must be one. Müssen wir eins sein. Quand il s'agit des enfants de Dieu, on doit être un. Because whatever we are doing is Christ. Was immer wir tun, ist Christus. Parce que tout ce qu'on fait, c'est le Christ. If we are eating together, we are eating with Christ. Wenn wir zusammen essen, essen wir mit Christus. Si on mange ensemble, on mange avec le Christ. If we are taking pictures, we are taking pictures with God's children, with Christ himself. Wenn wir Fotos it's nehmen, different from others. Okay. Wenn wir Fotos miteinander machen, machen wir Fotos mit Christus. Das ist anders, als wenn du mit Fotos, wenn du auf Fotos bist mit irgendwelchen toten Leuten. Et si on fait des photos ensemble, on les fait avec Jésus-Christ. C'est pas avec les gens qui sont morts. Are we getting a place? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Please allow everything to be Christ Jesus. Lass zu, dass alles Christus Jesus ist. Permettez que tout soit Jésus-Christ. The vision starts gradually. Also Spaltung fängt klein an. La division commence peu à peu. We should not allow it to come in. Wir dürfen sie nicht zulassen, nicht zulassen, dass sie kommt. Et on doit jamais permettre que ça entre dans. Oui. We have been redeemed from all the past. Wir wurden von der Vergangenheit erlöst. Nous avons été libérés de passé. Galatians 3, please. In Galater 3. Galater 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 3. Galatians 3. Vers 13. Vers 13. Verset 13. He said, Christ has redeemed us from the curse of the law. Be made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. He made a curse for us to free us. Er wurde zum Fluch, um uns zu befreien. Et le Christ est devenu une malédiction pour nous libérer. Amen. Amen. It means we are free from all the curses. Wir sind frei von allen Flüchen. Nous sommes libres de toute malédiction. It means it also means that we only have blessings now. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Segen. Ça signifie que nous avons seulement des bénédictions. We thank Jesus. Wir danken Jesus. Wir merci Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Who freed us? Der uns frei gemacht hat. From the old life. Von dem alten Leben. De la vie ancienne. From the system of this world. Von dem System dieser Welt. Du système de ce monde. From things that we used to love, we used to hate. Von den Dingen, die wir geliebt haben oder die wir gehasst haben. Et des choses que nous avons aimées ou bien détestées. Praise the Lord. Hallelujah. And we have to know how to be free from all of them. Wir müssen wissen, wie wir frei sind davon. Et on doit savoir comment être libre de toutes ces choses. Amen. Amen. Amen. Amen. Please, if you go to John 3, quickly go there, please. John 3, verse 14 and 15. Help us to understand how to be free from them. Verset 14 et 15. Es hilft uns zu lernen, wie wir frei sind davon. Et ça nous aide à comprendre comment nous sommes libres. From the old life. Von dem alten Leben. De la vie ancienne. From I'm not used to my mother. Von dem ich bin nicht gewöhnt an meine Mutter. Que tu n'es pas habitué de ta mère. I'm not saying be used to me. I'm saying be used to Christ Jesus. Ich sage nicht sei gewöhnlich an mich, sondern gewöhnlich an Christus Jesus. Et je ne dis pas sois habitué de moi, mais sois habitué de Jésus Christ. Whoever is used to me is used to Christ Jesus. Denn jeder, der an mich gewöhnt ist, ist auch an Christus gewöhnt. Parce que chaque personne qui est habituée à moi est habituée à Jésus Christ. Though you have not been used to your natural parents. Auch wenn du nicht gewöhnt was an deine natürlichen Eltern. Même si tu n'as pas été habitué à tes parents naturels. Here is not about the flesh. Hier geht es nicht um das Fleisch, sondern um Christus Jesus. Ici, il s'agit pas de la chair, mais de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, you can have a mother and it's not your friend. Erinnert euch, ihr könnt eine Mutter haben, aber sie ist nicht eure Freundin. Rappelez-vous, vous pouvez avoir une mère, mais elle n'est pas votre amie. And remember that Christ is always your friend. Und erinnert euch daran, dass Christus immer euer Freund ist. Amen. Et rappelez-vous que le Christ est toujours votre ami. What you cannot say to your mother, you can say to Christ. Was du deiner Mom nicht sagen kannst, kannst du Christus aber sagen. Ce que tu ne peux pas dire ta mère, tu peux le dire à Jésus Christ. So don't see me as your natural parents, please. Deswegen sieht mich bitte nicht als eure natürlichen Eltern an. Et ne me voyez pas comme vos parents naturels. See me as Christ Jesus. Sieht mich als Christus Jesus. Voyez-moi comme Jésus Christ. And that's how I see you also. Und so sehe ich euch auch. Et c'est comme ça que je vous vois Paul aussi. Paul said it in 1 Corinthians 2. Paulus hat es gesagt in 1. Korinther 2. Et Paul l'a dit aussi dans 1 Corinthiens 2. He said, when I was before you, I was in trembling. I was full of fear. Why? Because of the Christ in you. Er hat gesagt, als ich vor euch stand, war ich mit Furcht und Zittern vor euch. Wieso? Wegen Christus in euch. Et il a dit, quand j'étais devant vous, j'ai tremblé, puis j'avais la crainte, et c'était à cause de, bien grâce à Jésus Christ en vous. Praise the Lord. Alleluia. In John 3, verse 14 and 15. Johannes 3, 14 und 15. Jean 3, verset 14 à 15. Jesus said here, he said, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. John 3. Verse 14 and 15. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And John 17 help us to know what eternal life really means. Und in Johannes 17 lernen wir, was ewiges Leben wirklich bedeutet. Et Jean 17 nous montre la signification de la vie éternelle. John 17, verse 3. Johannes 17, verse 3. Jean 17, verset 3. He said, and this is life eternal. Und das ist das ewige Leben. Or la vie éternelle. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. But oh, yes, actually, life eternal was once you live here, you come, you know, you go, you die and go to heaven. Amen. Ich immer, dass ewiges Leben bedeutet, zu sterben und dann im Himmel auf ewig zu sein. Et moi, je pensais que la vie éternelle signifie que tu es mort ici sur terre puis tu pars aux cieux. Eternal life means knowing Christ Jesus. Ewiges Leben bedeutet Christus Jesus zu kennen. Mais la vie éternelle, ça signifie de connaître Jésus Christ. It means Relationship, love relationship with the only true God. Es ist eine Liebesbeziehung mit dem einzig wahrhaftigen Gott. C'est une relation d'amour avec le seul vrai Dieu. And it starts from here. Und es fängt hier Not an. After you die. Nicht nachdem du stirbst. Et ça commence d'ici, pas après la mort. Are you getting it? Mm. Eternal life starts from here. Ewiges Leben fängt von hier an. La vie éternelle, ça commence d'ici. Relationship with your father starts from here. Die Beziehung mit deinem Vater fängt ab hier an. Et ta relation avec ton père, ça commence ici. Love relationship. Diese Liebesbeziehung. And not fear. Und nicht eine Beziehung, die auf Angst beruht. La relation d'amour et pas la relation basée sur la peur. Praise the Lord. Hallelujah. Intimate relationship. Eine enge, nahe Beziehung. In relation intime. A relationship that you are so mixed together that nothing can separate you and your father. Eine Beziehung, in der ihr so vermischt seid, dass euch nichts voneinander trennen kann. In relation où tu es vraiment tellement proche à ton père où il y a rien qui peut te séparer à ton père. He said, and this is life eternal, that they might know thee. Verset 3. The only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord, the only true God, and Christ Jesus. Den einzig wahrhaftigen Gott zu kennen, Christus Jesus. Connaître le seul vrai Dieu et Jésus Christ. Not just knowing the only true God. Not just knowing God. Nicht nur Gott kennen. Pas seulement connaître Dieu. Without Jesus. Ohne Jesus. Sans Jésus Christ. And not knowing Jesus without God. Und nicht Jesus kennen ohne Gott zu kennen. Et pas connaître Jésus Christ sans Dieu. There are some see God, they've never seen Jesus. Einige sehen Gott, aber sie sehen nicht Jesus. Beaucoup voient Dieu, mais ne voient pas Jésus. So a lot see Jesus, they never see God. Einige sehen Jesus, aber sehen nicht Gott. Et beaucoup voient aussi seulement Jésus, mais pas Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot separate both of them. You must know them. Du kannst beide nicht voneinander trennen, du musst sie erkennen. Et tu peux pas séparer Dieu et Jésus, tu dois les connaître tous les deux. Praise the Lord. Hallelujah. Heaven is full of enjoyment. Der Himmel ist voll von Genuss. Et les cieux sont remplis de la joie. Praise the Lord. Hallelujah. And no more sweat if you can believe Christ. Und es wird keinen Schweiß mehr geben, wenn du Christus glauben kannst. Le ciel est rempli de la plaisir et puis si tu connais Jésus, tu vas plus transpirer. The Bible said we still suffer. Bible sagt, wir leiden immer noch. Et la Bible nous dit qu'on souffre toujours. Your suffering and our suffering are different. Aber ihr Leiden und unser Leiden ist nicht gleich. Mais la souffrance du monde et notre souffrance n'est pas comparable. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, First Peter talks about suffering. In 1. Petrus geht es Leiden. Und Pierre parle de la souffrance. Verse 10. 1. Petrus 5, Vers 10. 1. Pierre 5, Verset 10. Are we there, please? Praise the Lord. Amen. He said, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory, by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Praise the Lord. Hallelujah. We still suffer. Wir leiden immer noch. On souffre toujours. But not what they call suffer. Aber nicht das, was sie leiden. Mais pas ce que le monde appelle la souffrance. It's not what this world calls suffer. Es ist nicht, was suffering. Diese Welt leiden nennt. Ce n'est pas ce que le monde appelle la souffrance. Amen. They might have wealth. Sie haben vielleicht Reichtum. Peut-être ils ont la richesse. They have children, they have husbands. Sie haben Kinder und sie haben Ehemann oder Ehemänner. Ils ont des enfants et des maris. They have degree upon degree. Und sie haben Abschlüsse über Abschlüsse. Et puis ils ont l'éducation. They pass their exam. Sie bestehen ihre Prüfungen. Ils ont passé leur examen. Before you know it, they have passed again. Bevor man es weiß, haben sie schon wieder bestanden. Et avant que tu le saches, ils ont passé. They have good jobs in different places. Und sie haben gute Jobs an verschiedenen Orten. Ils ont du bon travail. They are able to travel from one place to another. Sie sind in der Lage zu verreisen von Ort zu Ort. Et ils sont capables à voyager d'une place à l'autre. But all they have is death. Aber alles, was sie haben, ist tot. Mais tout ce qu'ils ont, c'est la mort. No matter how beautiful they might look like. Egal, wie schön es aussieht. N'importe comment ça semble, Jesus called them dead people. Jesus nennt sie tote Kinder, tote Menschen. Et Jésus les appelle les gens morts. Once you are dead, all your properties are there with you. Wenn du tot bist, all der Besitz bleibt zurück. Et quand... Meinst du das? Ja, sind auch tot mit dir. Okay, achso. Et quand toi-même tu es mort, tous tes biens sont aussi morts avec toi. Amen. They are always like time bombs. Sind immer wie Zeitbomben. Sind toujours comme des bombes. Amen. It's a matter of time. C'est une Frage der Zeit. C'est une question de temps. Amen. You might see them today. Du siehst die vielleicht heute. Peut-être tu les vois you might see them tomorrow. Du siehst die vielleicht morgen. Et tu peux les voir aussi don't admire them, please. Aber bewundere sie bitte nicht. Mais ne les admire pas. Don't pray to have what they have. Bete nicht das zu haben, was sie haben. Ne prie pas d'avoir ce qu'ils ont. They are half dead. Ah, das ist tot. Parce qu'ils ont seulement la mort. Praise the Lord. Amen. You know, Psalm 37 said a lot about them. Psalm 37 sagt vieles über die Welt. Read it as a whole. Amen. Et le livre Psaume 37 nous montre beaucoup sur ces gens-là. Our suffering is not we don't have what they have. Unser Leiden ist nicht, dass wir nicht das haben, was sie haben. Notre souffrance est pas que nous n'avons pas les choses qu'ils ont. Our suffering is not we don't have money, husband, wife, children, houses or whatever it is. That is not suffering. Unser Leiden ist nicht, dass wir keine Kinder, Häuser oder Besitz haben. Or you cannot pay your bills. Oder dass du eine Rechnung nicht zahlen kannst. La souffrance est pas qu'on n'a pas des maris, des femmes, des maisons, ou bien qu'on ne soit pas capable à payer nos dettes. Amen. Or you don't have good reports, good results. That is not suffering for Christ. Oder dass du ständig durchfällst bei den Prüfungen. Das ist nicht Leiden für Christus. Ou bien que tu n'as pas des bons résultats scolaires. Ça, c'est pas la souffrance. Our suffering is believing Christ. Unser Leid ist es, Christus zu glauben. Notre souffrance est de croire Jésus-Christ. Amen. It's not about anything. It's all about believing Christ. Es geht einfach nur darum, Christus zu glauben. Et il s'agit seulement de croire Jésus-Christ. Amen. You know, you don't have all those things, but that is not your suffering. Don't see it as your suffering. Believe in him that you already have them. It's the suffering. Amen. Ihm zu glauben, dass du alles schon in ihm hast, das ist dein Leid. Et ta souffrance est de croire que tu as déjà tout en lui. Our prayer should be, Lord, help us to believe you. Unser Gebet sollte sein, Herr, hilf uns hier zu glauben. Notre prière doit être, Seigneur, aide-nous à te croire. Help us to trust you. Hilf uns dir zu vertrauen. Aide-nous à te faire confiance. Help us to depend on your finished job. Hilf uns auf dein fertig uns auf dein fertiges Werk zu verlassen. Aide-nous à faire confiance à ton œuvre accomplie. To always see your finished your work and your you know to always see your finished work and depend on it. Immer dein vollkommenes Werk and zu sehen. Remember it and depend on und it. Sich immer wieder darauf zu verlassen. Et qu'on voit toujours qu'on se rappelle toujours à ton œuvre accomplie. That you came here and said it is finished. Dass du hingekommen bist und gesagt hast, es ist vollbracht. Tu es venu ici venu ici pour nous dire que c'est accompli. You labor to believe Christ. Du kämpfst darum, du arbeitest darum, an Christus zu glauben. Das ist das Leid. Et tu te forces à croire Jésus-Christ, c'est ça la souffrance. Amen. Amen. Because everything here will be telling you nothing is working. Denn alles hier auf der Welt wird dir sagen, nichts funktioniert. Parce que tout ici sur terre va te dire rien ne marche. Amen. Amen. The Bible talks about suffering for Christ in two ways. Die Bibel spricht von für Christus leiden auf zwei unterschiedliche Art und Weise. Amen. La Bible parle de deux souffrances, donc la souffrance pour Jésus-Christ, il y a deux côtés, bien deux façons. Praise the Lord. Alléluia. Religion, suffering. What they call suffering is something else. Religiöses Leiden, was sie leiden nennen, ist was anderes. Ce que la religion appelle la souffrance, c'est quelque chose d'autre. It's exactly what we mentioned. You don't have what they have. C'est genau das, that's was what wir, you are suffering. Gesagt, that's what you are suffering. Dass du nicht das hast, was sie haben. Das ist ihr Leid. Et pour eux, c'est... et c'est qu'ils n'ont pas les choses que le monde a. You don't have what they have, so you enjoy it. Du hast nicht, was sie haben, deswegen hältst du es einfach aus. Et tu n'as pas ce que le monde a, c'est ça pourquoi tu... Oui. Tu supportes. You endure the pain of poverty. Du, if somebody gets in it. hältst einfach den Schmerz der Armut aus. Et tu supportes la peine, mais le mal de la pauvreté. You enjoy the pain of lack, defeat. Und du hältst einfach aus, immer wieder zu verlieren. That is not Christ's kingdom. Du hältst einfach diesen Schmerz immer wieder aus, zu verlieren und Verlust zu erleiden. Aber es ist nicht das Königreich von Christus. Et tu supportes de la manque ou bien en général que tu perds des choses. The man, you know, enjoy the pain of you cannot pay your bills any longer. That's not how you suffer. Oder ist einfach auszuhalten, dass du deine Rechnung nie bezahlen kannst. Einfach die Zähne zusammenbeißen, dich zusammenreißen, das einfach aushalten. Das ist nicht das Königreich von Christus. Et la souffrance de Jésus-Christ, c'est pas que tu lui supportes des problèmes différents. Amen. The kingdom suffering is believing Christ. Das Leiden vom Königreich Gottes ist einfach Christus zu glauben. Et la souffrance du royaume, c'est de croire Jésus-Christ. Believing that you are redeemed from all the causes, including poverty. Amen. Glauben, dass du erlöst worden bist von allen Flüchen, auch von Armut. De croire que tu as été déjà libéré de toute malédiction, comme par exemple la pauvreté. Your suffering is not enduring any sicknesses and diseases. Dein Leiden ist nicht Krankheit auszuhalten. Et ta souffrance n'est pas de supporter des maladies. Amen. Amen. Your suffering is believing you are already healed. Sondern Leiden ist zu glauben, dass du schon geheilt bist. Amen. Ta souffrance est de croire que tu as été déjà guéri. Amen. Believing the finished work of Christ. An das fertige Werk von Christus zu glauben. De croire à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Why is it called suffering for God's children? Wieso heißt es denn Leiden für, als Kinder Gottes? Wieso nennt man es Leid? Pourquoi c'est appelé la souffrance pour les enfants de Dieu? Because there is opposition here on earth. Weil es einen Feind gibt hier auf Erden. Parce qu'il y a l'opposition ici sur terre. Amen. Because of the outside. Wegen dem Gegenwind. À cause de l'extérieur. The outside fight. Wegen dem Kampf, der draußen herrscht. Let's go to Matthew 11. Matthäus 11. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you see yourself as suffering because you don't have things, wenn du dich als jemand siehst, der leidet, weil er Dinge nicht hat, dann wirst du dich immer wieder wirst immer unten bleiben. Et si tu te vois toujours comme une personne qui souffre parce qu'il manque des choses, tu vas toujours rester par terre. Amen. But see yourself that you have victory in Christ Jesus, bring you up. Aber dich zu sehen, dass du Sieg hast in Christus Jesus, das wird dich das wird dich hochbringen. Mais quand tu vois que tu as déjà tout, tu as déjà la victoire en Jésus-Christ, va te relever. The Bible call it fight. Die Bibel nennt es Kampf. Et la Bible l'appelle le combat. Amen. And he also call it labor. Und er nennt es auch eine Arbeit. Et la Bible l'appelle aussi le travail. Verse 12 of Matthew 11. Matthäus 11, Vers 12. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is talking to us, is revealing to us things of today. How the kingdom function today. Jesus offenbart uns hier, wie das Königreich heute funktioniert. Dans Matthieu 11, verset 12, Jésus nous révèle comment le ciel fonctionne, le royaume fonctionne. He said, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Because there is opposition. Weil es eben einen Feind gibt. Parce qu'il y a l'opposition. Satan is not only the opposition. Der Satan ist nicht nur der Feind. Et le diable est pas seulement l'opposition. You yourself are the opposition. Du selbst bist auch dein eigener Feind. Et même toi-même, tu es ton propre ennemi. Your five senses is your opposition. Deine fünf Sinne sind dein Feind. Tes cinq sens sont tes ennemis. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Things will always fight you. Dinge werden dich immer bekämpfen. For choosing Christ. Aber weil du dich eben für Christus entschieden hast. Et parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ, les choses vont toujours te combattre. Once you choose Christ, things will always fight you. Wenn du dich für Christus entscheidest, werden Dinge dich immer bekämpfen. Et quand tu choisis Jésus-Christ, les choses vont toujours te combattre. Which is called persecution. Und das nennt sich Verfolgung. Et c'est ça qu'on appelle persécution. Amen. Let's go to 2 Timothy 3, verse 12. 2 Timotheus 3, verse 12. 2 Timothée 3, verset 12. He said, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Auch tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Meaning, things will always fight you once you choose Christ. Das heißt, Dinge werden dich immer bekämpfen, wenn du dich für Christus Jesus entscheidest. Et les choses vont toujours te combattre quand tu choisis Jésus-Christ. Amen. Amen. And persecution always comes to take your focus away from Christ. Und Verfolgung kommt immer, damit du deinen Fokus wegnimmst von Christus. Et la persécution, ça vient toujours quand pour enlever ta concentration sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. There are a lot of opposite forces. Es gibt viele Feinde. Opposite, that are against Christ. Feinde von Christus. Il y a beaucoup des ennemis différents qui sont contre Jésus-Christ. We all know about our Satan. Wir wissen, kennen den Teufel. Nous, on connaît le diable. But we always ignore our five senses. Aber wir ignorieren immer wieder unsere fünf Sinne. Mais nous, on ignore toujours nos cinq sens. What we see, what we hear, what we smell, what we taste. Was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken. Ce qu'on voit, on entend, on sent et puis on goûte. What you want to have, what you desire, was du haben möchtest, was du dir wünschst, wird dich auch bekämpfen. Et même la chose que tu veux avoir, la chose que tu désires, ça va te combattre aussi. If you desire to pass, that very thing you desire will fight you. Wenn du dir wünschst zu bestehen, dann wird dich diese Sache, dieser Wunsch zu bestehen, dich auch bekämpfen. Et si tu as le désir de passer tu, cette chose aussi, cet désir, ça va te combattre. And that's why in the kingdom you don't desire to pass. Das ist im Königreich wünschen wir uns nicht zu bestehen. C'est ça pourquoi au royaume du sud on n'a pas le désir de passer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You desire to have what Christ wants you to have. Du willst einfach nur das haben, was Christus hat für dich. Toi, tu désires seulement ce que Dieu veut pour toi. And what he wants you to have is himself. Und das, was er für dich hat, ist er selbst. Et ce que Dieu a pour toi, c'est lui-même, c'est le Christ. He doesn't have any other thing to give you except himself. Er hat nichts, was er dir geben kann, außer sich selbst. Il n'a pas une autre chose qu'il peut te donner, sauf lui-même. Amen. You must know this. This very thing. Amen. Et tu dois connaître cette chose. Go to Psalm, the book of Psalm, please. Psalm 84. Psalm 84. Psalm 84. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't desire to pass. You desire to have him. But you must know this. Du willst jetzt zwar nicht zu bestehen, aber... You desire to see his money, to see him. Dennoch wünschst du dir, ihn immer wieder zu sehen, ständig. Et tu désires de voir la manifestation de Jésus-Christ toujours. Praise the Lord. And to see him is no pass of faith, it's he. Und ihn zu sehen bedeutet nicht zu bestehen, nicht zu bestehen, sondern es ist einfach er. Et de désirer Jésus-Christ, ça ne signifie pas qu'on reçut, mais qu'on échoue, c'est seulement Jésus-Christ qu'on voit. Psalm 84, verse 11. Psalm 84, 11. Psalm 84, verset 11. It says, for the Lord God is a sun and shade. The Lord will give grace and glory. 12 in der deutschen Version, bitte. Verset 12. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. He never keep any good things away from his children. Er hält seinen Kindern nichts Gutes vor. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Notice something here, what he call good. Achtet auf das, was er hier gut nennt. Et voyez ce que Dieu appelle bien. What he call good is not good. He's not pass or fail. Was er gut nennt, ist nicht bestehen oder nicht bestehen. Ce qu'il appelle bon, c'est pas réussir ou bien échouer. What he called good is he himself. Was er gut nennt, ist er selbst. Amen. Ce qu'il appelle bon, c'est lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. And also in another word, he will withhold bad things from his children. Und genauso wird er auch Böses von uns abhalten. Et c'est ça pourquoi il va aussi te protéger des choses mauvaises. Those bad things might be good naturally. Und diese schlechten Sachen sind vielleicht gut, natürlich. But he see them bad. Aber er sieht sie als schlecht, als bösartig. Et peut-être ces choses-là sont bon naturellement, mais aux yeux de Dieu, c'est dangereux pour toi. They might be good in your own eyes. Ils sont vielleicht gut in deinen Augen. Peut-être c'est bon dans tes yeux. Amen. Amen. If you go to Matthew 7, please. Let's go to Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7. Praise the Lord. Oh, yeah. Matthew 7. Amen. Amen. From verse 7 to 11. Von Vers 7 bis 11. Verses 7 to 11. He said, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because of this very place, Allah turned God to somebody very wicked. Wegen dieser Stelle, haben viele Leute Gott als eine schlechte Person oder etwas zu einer schwachen Person. God that is wicked, that does not that until you beg and beg and beg, he's not there for you. Sie nutzen diesen Vers, um Gott als bösartig darzustellen. Et à cause de ce verset, les gens utilisent ce verset pour montrer que Dieu est une personne méchante. Amen. Amen. He is not a wicked father. Aber er ist kein bösartiger Vater. Il n'est pas un père méchant. Praise the Lord. Hallelujah. He is a good father. Er ist ein guter Vater. Il est un bon père. A very good father. Ein sehr guter Vater. Un très bon père. Praise the Lord. Hallelujah. He may say, for everyone that asketh, receive it. And he that seeketh, find it. And to him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son has bread, we give him a stone? Praise the Lord. Hallelujah. He knows what is good more than you. Er weiß, was gut ist, besser, und er weiß es besser als du. Et Dieu sait ce qu'il est, qu'est-ce qui est bon pour toi, même plus que toi. A lot of time we don't even know what is good. Oft wissen wir gar nicht, was gut ist. Et souvent on ne sait pas ce qui est bien. We keep on begging him to give us. Und wir betteln ihn an, uns Dinge zu geben. Et on continue à amendier, non? You know, à supplier Dieu. You know those that use fasting as a weapon. Besonders die Leute, die das Fasten als eine Waffe nutzen. Et surtout les gens qui utilisent jeûner comme leur arme. They believe they have to use fasting to as a weapon on him. To force him to give them those things. Sie glauben, dass sie das Fasten als Waffe nutzen, um den Herrn dazu zu zwingen, ihnen Dinge zu geben, aber es wäre kein guter Vater. Et donc, les gens utilisent leur jeûne pour forcer Dieu pour que Dieu les donne quelque chose. He said, verse 9 again. Vers 9. Of what man is there of you, whom if his son has bread, we give him a stone? The bread, you know, that son might be seeing that very thing as a bread. That the Lord is seeing it as a stone. Sohn sieht diese Sache vielleicht als Brot, aber der Vater weiß, dass es ein Stein ist. Et peut-être le fils voit cette chose comme du pain, mais le père le voit comme un serpent. You know, children, they play with knife, for example. Kinder spielen. And parents take it from them. And they are crying, and you know, they want to have it. Then, you know, they don't know. They see it as something, as a toy. But it's dangerous to them. Also, we got children. Are you getting it? Amen. Your father know how to take good care of you. Amen. You don't need to beg him. All you just need to say thank you. Is thank you. Genauso wie wenn du siehst, dass ein kleines Kind mit einem Messer spielt, dann wirst du dieses Messer diesem Kind auch wegnehmen. Und es kann sein, dass es die ganze Zeit schreit und quengelt und weint und unbedingt dieses Messer haben will, du wirst es niemals dieses Messer dem Kind zurückgeben, sagen, okay, dann spiel damit. Nein, weil du weißt, dass es gefährlich ist. Ne? Weil du ein guter Vater bist, eine gute Mutter bist, dann wirst du es nicht tun. Und genauso ist es auch bei dem Herrn. Er weiß, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Wir sollen ihn nicht zwingen, uns Dinge zu geben, sondern wir sollen ihn einfach danken, dass er uns, dass er unser Versorger ist. Par exemple, il y a aussi des enfants qui aiment jouer avec des couteaux et puis les parents ne vont jamais laisser l'enfant jouer avec le couteau, mais ils vont les confisquer. Et peut-être que vous allez voir comment l'enfant va pleurer et puis être triste, mais c'est la protection pour c'est la protection de l'enfant. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 10 said, or if he has a fish, verset 10, will he give him a serpent? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. 11. If you then, being evil, know how to give good gift unto your children, your child will not be crying for a knife or a serpent or something that you know is dangerous for that child. Mm. Crying and crying and crying, I want to have it. Mm. And you give it to him. Mm. He said, you that is evil, know how to give good gift unto your children. How much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That is why if it is not working, don't force it. Wenn es nicht funktioniert, dann erzwinge es nicht. C'est ça pourquoi quand quelque chose ne marche pas, là ne force pas cette chose. He never keep anything good. What he call good away from his children. Er will dir nichts Gutes vorenthalten. Et puis Dieu ne veut jamais cacher quelque chose bien de toi. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people fast. Leute to fasten, force him to give them things. Um den Herrn zu zwingen, ihm Dinge zu geben. Et les gens jeûnent pour que Dieu leur donne les choses. Amen. They fast and fast and fast. Ils fasten und fasten. Ils jeûnent. Amen. Forcing things to be done. Und zwingen ihn, damit Dinge passieren oder sie Dinge bekommen. Et puis ils forcent aussi Dieu pour qu'ils reçoivent les choses. Matthew 11 verse 12 is not talking about forcing things to happen. Or forcing God to give you things. In Matthäus geht es nicht darum, Matthew 11, we just read it. Matthew 11, go back there. Darum zwingst, die Dinge zu geben. Matthäus 11, Vers 12. Et dans Matthieu 11, le verset 12, ce n'est pas pour qu'on force Dieu à nous donner des choses. Verse 12 again, please. 12. Verset 12. He said, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. He's not talking about forcing God to do something, but believing Christ is finished work. Er spricht nicht davon, Gott zu zwingen, dir etwas zu geben, sondern umso schwerer die Sachen werden, umso mehr den Herrn zu glauben, zu vertrauen. Et Dieu ne parle pas ici quand on force Dieu d'avoir des choses, qu'il nous donne des choses en général, mais Dieu parle ici qu'on doit se forcer à croire Jésus-Christ, à croire Dieu, même s'il n'y a rien à croire. The more things get harder, the more you force yourself to believe that it is a finished job. Because he said it is finished. Die Dinge sind umso mehr glaubst du ihm, weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Et quand Dieu, donc la souffrance, ou bien le fait que tu dois te forcer, c'est que tu crois en Dieu, que tout a déjà été accompli, même si tout semble grave. Amen. No matter what is outside. Egal was da draußen ist. N'importe qu'est-ce qui est dehors. Jesus said it is finished. Amen. Jesus sagt, es ist vollbracht. Dieu a dit, c'est accompli. You labor to believe him. Du kämpfst darum, ihm zu glauben. Tu te forces à le croire. No matter the length of time. Egal wie lange es dauert. N'importe comment ça dure. Praise the Lord. Amen. Amen. No matter the age. Egal wie das Alter. N'importe là wie quel âge tu as. No matter others are having it, you are having nothing. Egal ob andere es bekommen und du hast nichts, sondern schau auf ihn. Et même si les autres, les uns, toi tu ne les as pas, tu dois continuer à faire confiance à Dieu. I remember, he never keep any good thing away from his children. Und erinnert euch daran, wird nichts Gutes seinen Kindern vorenthalten. Et rappelez-vous que Dieu ne cache pas des bonnes choses de ses enfants. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Anything outside? Alles, was da draußen ist. Et tout ce qui est dehors. Amen. Amen. We always fight you. Er wird dich immer wieder bekämpfen. Es war toujours te combattre. Amen. Amen. And those things are opposite Christ. Those things outside. Und diese Sachen da draußen sind das Gegenteil von Christus. Et les choses dehors sont toujours à l'opposition du Christ. But remember, the Bible said, he that is in you is greater than them. Aber erinnert euch daran, dass gesagt, der in euch ist größer als die bei ihnen sind. Et rappelez-vous que Dieu qui est en vous est plus grand que la personne qui est aux gens qui ne sont pas Christ. Everything outside will fight you. Alles da draußen wird dich bekämpfen. Et tout en dehors de Christ va te combattre. Time is going to fight you. Dass die Zeit läuft, das wird dich auch bekämpfen und versuchen. Passe, va te combattre. Age will fight you. Und dein Alter wird dich auch angreifen. Même ton âge va te combattre. What people will say? What are they saying? Are they talking about me once you pass where they are? You know, what are they discussing? We fight you. Das, was Leute über dich sagen, oder die Vermutung darüber, dass Leute etwas über dich sagen, wird dich bekämpfen. Ich sehe, dass die Leute, die parlen concernant ton nom, ça va te combattre aussi. They might be talking about you, and as you come, they just keep quiet. Und sie können vielleicht über dich reden, und wenn du dann dabei bist, reden sie nicht mehr, aber das wird dich auch angreifen. Et peut-être les gens parlent de toi et dès que tu arrives, ils ne parlent plus. Même ça va te combattre aussi. Learn to remember Christ alone. Lerne dich immer wieder an Christus zu erinnern. Et rappelle-toi à voir seulement Jésus-Christ. Him alone is for you and not against you. Denn er allein ist für dich und nicht gegen dich. Parce que seulement Jésus-Christ est pour toi et pas contre toi. If your father say I love you, who are you? You are nobody. Who are others? Dein Vater sagt, dass er dich liebt, wer ist dein Vater? Wenn Gott, as big as he is, wie, so groß wie er ist, Schöpfer von Himmel und Erde, von allem. Et dans Jésus-Christ qui est toujours pour toi, il est plus grand que toute autre personne, il est Dieu. Donc, et si Dieu te dit qu'il est toujours là pour toi, là, qui sont les autres? Again, anything outside Christ will fight you. Alles außerhalb von Christus wird dich bekämpfen. Don't see what is outside Christ. Musst du Christus sehen und nicht auf das gucken, was außerhalb von Christus ist. Et c'est ça pourquoi tout qui est à l'extérieur, tout qui est en dehors du Christ va te combattre. C'est ça pourquoi je dois voir seulement Jésus-Christ. That is why whatever you desire must be Christ. Deswegen, was immer du dir wünschst, muss Christus sein. C'est ça, tout ce que tu désires, ça doit être Jésus-Christ. You see Christ in those things. Du siehst Christus in all diesen Dingen. Tu vois le Christ dans ces choses. You don't want to have them because you just want to have them. You want to have them because it's Christ. Du willst sie nicht haben, um sie einfach zu haben, sondern du willst sie haben, weil sie Christus sind. Et tu veux pas avoir cette chose à cause de cette chose, mais seulement à cause de Jésus-Christ. If you separate them from Christ, wenn du das von Christus trennst, et si tu sépares cette chose, they will fight you. Wird es dich bekämpfen. Cette chose va te combattre. Learn never to separate things from Christ. Lerne Dinge niemals von Christus zu trennen. Et apprends de séparer rien de Jésus-Christ. Amen. Temptation will come through them if you separate them from Christ. Von diesen Dingen, wenn du sie von Christus trennst. Et quand tu sépares ces choses-là de Jésus-Christ, les tentations vont venir. It means you can prevent temptation. Das heißt, du kannst Versuchung aufhalten. C'est ça pourquoi tu peux prévenir ou bien oui. Éviter des tentations. Are you getting it? By not separating things from Christ. Wenn du Dinge nicht von Christus trennst. Quand tu ne sépares pas cette chose de Jésus-Christ. Because if you do not separate them from Christ, you will not pursue them. Wenn du sie nicht von Christus trennst, wirst du unter Christus her sein, nicht unter den Dingen. Parce que quand tu ne sépares pas ces choses-là de Jésus-Christ, tu ne vas plus être derrière cette chose, mais derrière Jésus-Christ. Once you separate them from Christ, Satan will use them against you. Wenn du sie von Christus trennst, wird Satan es gegen dich verwenden, es wird dich bekämpfen. Et quand tu sépares cette chose de Jésus-Christ, cette chose va te combattre, le diable va l'utiliser. For example, why will I not eat with you? If I see Christ in you, if Christ invite me to eat, I will eat. It's because I separate you from Christ, that's why I cannot eat with you. I don't know if somebody is getting zum Beispiel, dass, wenn ich sage, dass or anything at all, picture or whatever it is. Are you getting it? Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich mit dir nicht an einem Tisch essen möchte, dann sage ich das, weil ich dich von Christus trenne. Weil wenn ich dich nicht von Christus trenne, würde ich niemals sagen, dass ich nicht mit Christus an einem Tisch sitzen will. Weil sonst, was will ich dann im Himmel? Also da bin ich ja auch die ganze Zeit mit Jesus. Mhm. Ne? Und deswegen, das gilt halt für alles. Ne? Sobald man halt Christus von einer Sache trennt, dann muss man sich nicht wundern, dass man sich auch von dieser Sache trennen will. Et si par exemple on sépare Jésus-Christ de cette chose parce qu'on ne veut pas manger avec des certaines personnes ou bien prendre des photos avec avec certaines personnes, ça signifie qu'on sépare Jésus-Christ de cette chose. Remember our birthday celebrating Christ. Erinnert euch daran, unsere Geburtstage, an unseren Geburtstagen feiern wir Jesus Christus. Rappelez-vous que dans tous les anniversaires, on célèbre Jésus-Christ. If Christ is celebrating birthday, wenn Christus seinen Geburtstag feiert und du nicht dabei wirst, si en fait, l'anniversaire de Jésus-Christ, peut-être tu n'es pas là. Amen. The reason why we are not there is because we separate people from Christ. Der Grund, weshalb if Christ invites you, you will have time. Ist, weil Christus nicht anwesend, wir Christus in dieser Person nicht sehen, weil Christus in dieser Sache nicht sehen, weil wenn wir Christus darin sehen würden, wären wir da, komm mal, was wolle. Et la seule chose pourquoi nous ne sommes pas là, c'est parce qu'on sépare toujours Jésus-Christ et ses gens. Let's go to James. Et si on voit Jésus-Christ, donc chaque personne là, on va toujours être là, on va faire tout pour être là. Jacobus 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you really know that this is Christ, wenn du wirklich that weißt, is inviting you, you will not say no. Das Christus, der dich einlädt, dann wirst du nicht nein sagen. You will forfeit every other thing. Du wirst alles andere beiseite schieben und allow sagen, him to be number one. Ich will, dass er Nummer eins ist, an erster Stelle steht. Et si vous êtes conscient de ce fait que c'est Jésus-Christ qui vous invite, vous allez jamais, vous allez jamais dire non quand on vous invite. Praise the Lord. Hallelujah. James 1, please. Jacobus 1. Jacques 1. From verse 11. Verset 11. Are you already there? He said, for the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass. Oh, daddy. And the flowers thereof falleth, and the grass of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. You see something here? Mm-hmm. You, I hope you understand this very place. Mm-hmm. What to talk about? Don't admire them. Ich verstehe, was er hier sagt. Er sagt, wir sollen sie nicht bewundern. Et Dieu te dit ici que tu dois jamais admirer le monde. Amen. Et l'homme riche. He's telling you don't pray to have what they have. Er sagt dir, bete nicht, das zu haben. Who's it? Bitte nicht bitte nicht um ihren Besitz. Et Dieu nous dit ici qu'on doit jamais prier d'avoir leur bien. He said the what they have, you know, it's like grass. Denn was sie haben, ist vergänglich, ist Gras. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est vanité, c'est comme l'herbe. Amen. Amen. Don't pray to desire what they desire. Bete nicht, das zu wünschen, was sie sich wünschen, das zu haben, was sie haben. Et ne prie pas d'avoir ce qu'ils ont. If they are dead, just like Jesus, whatever they have. Ja, wenn sie tot sind, so wie Jesus es gesagt hat, dann ist alles, was sie haben, auch tot. Parce que si ils sont morts, comme Jésus l'a dit, là, tout ce qu'ils ont est aussi mort. Verse 12, please. Verse 12. Verset 12. It says, blessed is the man that endureth temptation. Praise the Lord. Hallelujah. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Amen. Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Then verse 13 says, let no man say when he is tempted. You can see it to try and to tempt are two different things. Zu versuchen und zu verführen ist nicht das gleiche. Adios ist entendu. Donc, les versets ici, en verset 12 et 13, montrent être tenté et puis essayer d'avoir quelque chose, sont deux choses différentes. It's how to try, how to tempt, are two different things. Zu versuchen und zu verführen ist nicht das gleiche. You see it? Look at it, verse 12. It says, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. Amen. Mm-hmm. Then in verse 13, he said, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man. Praise the Lord. Hallelujah. The word of God tried us. Das, and not tempt. Das Wort von Gott prüft uns, aber versucht uns nicht. I don't know if somebody is getting it. En français, ici, on a écrit dans verset 12 et 13, on utilise tous les deux mots tenter, mais on peut faire une différence entre la tentation, donc si quelque chose avait été tenté, ou bien si par exemple la parole de Dieu veut t'éprouver. If you go to Psalm 105, put something here and go to Psalm 105. Don't want to say finger. Psalm 105. Praise the Lord. Psalm 105. Psalm 105. Psalm 105, verse 19. He said, until the time that his word came, the word of the Lord tried him, and not tempt him. Das Wort Gottes hat ihn geläutert und nicht versucht. You see that? Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où à la parole l'Éternel l'éprouva. The word of the Lord tried you. Das Wort des Herrn prüft uns, läutert uns. La parole de Dieu t'éprouve. Satan tempts you. Aber es ist der Satan, der dich versucht. Mais c'est le diable qui te tente. The Pharisees, they were always tempting Jesus. Die Pharisäer haben Jesus immer wieder go to Matthew 19. Versucht. And see it there. Versucht zu verleiten. There are many places, but we go to just two places. Matthew 19, verse 3. Matthäus 19, Vers 3. On va lire Matthieu 19, verset 3, où les pharisiens tentaient Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Matthew 19, verse 3. Vers 3. He said, the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful? You know, tempting. They came to him, tempting him. Sie kamen zu ihm, haben ihn versucht. Looking for excuse to deal with him. Haben versucht, ihm eine Falle zu stellen. Verset, to bring him down. Um ihn zu erniedrigen. Mais donc ici en verset 3 on a écrit que les pharisiens venaient pour éprouver Jésus-Christ, mais leur mais ça c'était la tentation, c'est pas les comme Dieu veut éprouver l'homme. Donc ici tous les deux mots sont on a utilisé tous les deux mots, mais c'était la tentation, pas qu'il voulait éprouver comme Dieu le fait. I hope you get it. Mm-hmm. You can see, you know, they were always coming to him, tempting him, to tempt him, to accuse him. Sie kamen immer zu ihm, um ihn zu versuchen. To have excuse to destroy him. Um eine Ausrede zu haben, um ihn zerstören zu können, um ihn zu erniedrigen. Et les pharisiens, ils venaient toujours pour accuser et pour tenter Jésus-Christ, pour avoir une raison à détruire Jésus-Christ. People can want to come here to tempt us or to tempt me. Die hinkommen, versuchen uns zu versuchen sozusagen. Et les gens peuvent venir ici pour oui pour nous tenter. Go to John 8 also please. John 8. Praise the Lord. Hallelujah. John 8. Johannes 8. Verse 1-3. 1-3. Verset 1 à 3. Jesus went unto the Mount of Olives. Verse 2. And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, And he sat down and taught them. Verse 3. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, verse 4, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Verse 5. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what said thou? Verse 6. This they said, tempting him. Do you see something there? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stood down, and with his finger, are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There's a difference between, you know, if the word of God is trying you, and Satan or people are tempting you. Es ist ein Unterschied, wenn das Wort Gottes dich prüft, als wenn der Satan Leute oder versuchen dich zu Some versuchen people. Oder wenn der Satan dich durch Leute versucht. Donc il y a une différence entre Dieu qui veut te prouver et entre le diable qui veut te tenter pour t'accuser à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. I hope you understand where we just read. Mm-hmm. This 12 and 13. Mm-hmm. Blessed is the man that endureth temptation. So. For when he is tried, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jacobus, he shall receive the crown of life. There's victory in that. When the Lord tried you. It's always promotion. Es gibt immer eine Beförderung, wenn der Herr uns prüft. maintenant, Jacques 1, verset 11. Amen. Il y a toujours... Mm-hmm. Then dans Jacques, on a écrit qu'il y a toujours la bénédiction si tu passes l'examen de Dieu. Then verse 13. 13. Jacques 1, verset 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 14, please. Verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lusts and enticed. Mm-hmm. Satan cannot fight you with words you do not desire. Der Satan kann dich mit nichts versuchen, was dich in deinem Herzen nicht interessiert, sozusagen. Mm. Et le diable ne peut pas te tenter avec des choses que tu ne désires pas dans ton cœur. He can only not fight you if you desire Christ. Er kann dich nur nicht if you desire things, he will fight you. Wenn du dir Christus wünschst. That's why what you desire must be Christ Jesus. Sehen, das, was du dir wünschst, muss Christus sein. Somebody gets in. Et le diable ne peut pas te tenter avec des choses que tu ne désires pas dans ton cœur. Donc ça signifie que tu dois seulement désirer Jésus-Christ. I hope you get it. Amen. Amen. Again, verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust. And enticed. Verse 15. Then when lust has conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. I don't know if somebody understands it. Meaning, you can prevent temptation. Das heißt, du kannst die Versuchung vermeiden. It's telling you that you can prevent temptation. Yes, your mind does not go to, can never, Satan cannot tempt you with it. Denn dort, wo deine Gedanken nicht hingehen, damit kann dich der Satan auch nicht versuchen. Et verset 14 et 15 nous montrent qu'on peut éviter les tentations, parce que là où tu tes pensées ne vont pas, là le diable ne peut pas aussi te tenter. It means you can only be tempted if you're out of Christ. Du kannst halt nur versucht werden, wenn du raus aus Christus bist. Et tu peux seulement être tenté quand ta concentration est pas sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. It's like Hebrew 11, verse 15. Hebrew 11, if Abraham's mind have gone to the past, he could have He could have been tempted to return. Wären Abrahams That's Hebrew 11, verse 15. Gedanke voll von der Vergangenheit gewesen, dann wäre er auch versucht gewesen zurückzugehen. Praise the Lord. Excuse me, si Moïse, si les pensées de Moïse né d'Abraham, non? Si les pensées de d'Abraham étaient au passé, là il voulait être aussi tenté de rentrer. Here is telling us that our mind is our home. Hier steht, dass unsere Gedanken unser Schoß sind, wo etwas geboren wird. Et ça montre que notre pensée, notre matrice. Praise the Lord. Yeah. Verse 15 of Hebrew 11. Hebräer 5. And truly, 11:15. Hebrew 11, verse 15. If they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. If their mind was full of the past, then we have the opportunity to go there. Wenn ihre Gedanken voll your mind is a womb, it's a womb. You are told we are going to be pregnant there. Mm. You will get belly. Und du wirst in diesen Gedanken halt schwanger sein. Ne? Und schwanger sein mit etwas. Mit etwas, was du in deinem Gedanken ausgebrütet hast. Verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc ça montre que si par exemple tes pensées sont c'est comme un ventre, et quand tu penses trop à quelque chose, si tu es enceinte, et c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tu vas mettre au monde, et puis ça signifie aussi la séparation de Dieu. You can see why Paul said one thing I do is to look forward. You can see why Paul sagt, dass eine Sache tue ich, schaue nach vorne und schaue nicht mehr zurück. Das ist das Gleiche. Et c'est ça pourquoi Paul a dit une chose je fais, c'est que je regarde devant et je ne regarde jamais derrière. Are you getting it? Mm. Those past friends. Diese vergangenen Freunde. Es ist besser, wenn wir sie allein zurücklassen. Et c'est ça pourquoi tu dois laisser tous tes amis anciens. Those past lives you still call enjoyment. Diese vergangenen Leben, die wir immer noch Genuss nennen, müssen wir zurücklassen. Et oui, les choses que tu appelles plaisir, tu dois les laisser aussi derrière toi. Those past celebration of the flesh that you once you know once upon a time you were part of it, but now. Diese vergangenen Feierlichkeiten, bei denen du vorher ein Teil von warst. Let Egypt go. Lass Ägypten zurück. Et tous les fêtes où tu as été, et puis tous les plaisirs de ce monde, tu dois les laisser derrière toi, tu dois laisser Égypte derrière toi. Here is telling us that our mind is our womb. Diese Stelle sagt uns, dass unsere Gedanken unser Schoß sind. Et la Bible nous dit que nos pensées sont notre matrice. Back to James 1, verse 14. Jakobus 1, vers 14. Jacques 1, verset 14. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But every man, verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Here is telling us that our mind is our spiritual womb. Hier steht, dass unsere Gedanken unser geistlicher Schoß sind. Et ça nous montre que nos pensées sont notre matrice, nos matrices spirituelles. Look at it, it's in verse 15 also. Then when lust hath conceived. You see that? Jakobus 1:15. Jacques 1:15. Conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Praise the Lord. Hallelujah. As said, there is abortion. Es sei denn, es gibt eine Abtreibung. So qu'il y a tu l'avortes, avortement. Praise the Lord. Hallelujah. He said, lust will pregnant you. Er sagt, dass die Lust dich schwängern wird. Amen. Et on a écrit ici que la convoitise, ça va te... on a écrit, oui, ça va te mettre enceinte. Ouais. You will conceive in your womb. Und du wirst gebären oder empfangen in deinem Schoß. Et tu vas être enceinte. Amen. Then when lust has conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From lust to sin. Von Lust zu Sünde. From sin to death. Von Sünde zu Tod. De la convoitise au péché et du péché à la mort. Das ist ein Prozess. C'est un procès. Christ must be everything. Christus muss alles sein. Le Christ doit être tout. It is a command. Das ist ein Befehl. C'est un commandement du Christ. Amen. Amen. If not, you will fail. Sonst werden wir versagen. Sinon tu vas échouer. Amen. Amen. Again, Satan cannot fight you if your mind is full of Christ. Der Satan kann dich nicht bekämpfen, wenn deine Gedanken voll sind von Christus. Le diable ne peut pas te tenter si tes pensées sont remplies de Christ. Until you are out of him, he cannot do anything. Erst wenn du von ihm raus bist, dann kann er anfangen zuzuschlagen. Et seulement quand tu es en dehors du Christ, c'est là où il peut faire son travail. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at James 1. We are saying James. Let us read from verse 2. Jakobus 1, Vers 2. Jacques 1, verset 2. He said, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Praise the Lord. Hallelujah. If things seem as if they are not working, wenn die Dinge so aussehen, ob sie nicht funktionieren, même si les, don't be sad. Même si les choses semblent comme si il ne marche pas, ne sois pas triste. Sei nicht traurig. Amen. Amen. And if things others are having it and you are not having it, wenn es so aussieht, ob andere es haben und du es nicht hast, sei auch nicht traurig. See it as joy. Sieh es als Freude. The Lord never, your father never forgets you. Dein Amen. Vater vergisst dich niemals. Amen. Et même si les gens ont tout, mais toi tu n'as pas cette chose que tu désires, ne sois pas triste parce que Dieu t'a jamais oublié. Amen. Amen. And if others are having it, you are having it the same. But it is the same Christ. Everything is Christ. Are you getting it, please? Und wenn andere es haben, dann hast du es auch, weil alles Christus ist. Et si tes frères et sœurs ont des choses, toi aussi tu les as parce que tout est Christ lui-même. Don't ever allow it to come to your heart that others are having it, you are not having it. Dass du das niemals in dein Herz bringst. It means you are separating them from Christ. Und du aber nicht, das heißt, dass du dich von Christus trennst. Et tu ne permets pas que tu penses que tes frères et sœurs ont des bénédictions différentes, mais toi tu ne les as pas parce que c'est là où tu commences à séparer tes frères et sœurs du Christ et puis c'est très dangereux. I hope somebody is getting it. Mm-hmm. Amen. Amen. Don't ever allow it to come to your heart that others are having it. That is the spirit of jealousy. Mm-hmm. And I'm not having it. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. It means you are separating things. Separated things. Denn we should never separate. Ours should be Christ. Denn das ist der Geist von Eifersucht. Und das heißt, dass du Dinge trennst, dass du Leute, Kinder Gottes, von Christus trennst. Und das ist nicht Christus. Et c'est ça pourquoi tu dois jamais être jaloux de tes frères ou bien tes sœurs, parce que tout est le Christ. Et puis tu dois jamais séparer tes frères et tes sœurs du Christ. On doit toujours être un, parce que tout est basé sur Jésus-Christ. Christ must be all. Christus muss alles sein. Le Christ doit être tout. See Christ in all. Sehe Christus in allem. Vois le Christ en tout. Are you getting it? Mm-hmm. You and your brother and sisters are one in Christ. Du und dein Bruder, du und deine Schwester seid eins in Christus. Toi et tes frères et tes sœurs, vous êtes un en Christ, ne te sépare pas. Amen. Amen. Don't ever see them having things without seeing Christ. Trennt dich niemals. See that is Christ that is having things. Mm-hmm. Erkenne, dass Christus diese Sache hat. That spirit of jealousy. So zerstören wir diesen Geist von Eifersucht. Et tu dois voir que tout ce que tes frères et sœurs ont, c'est le Christ. C'est comme ça que tu vas détruire l'esprit de la jalousie. Hebrews 13, verse 3 said, if one suffer, others suffer also. In Hebräer 13 steht, wenn einer leidet, leiden alle mit. Et Hebrew nous dit, si un souffre, tous les enfants de Dieu souffrent aussi. If they are fighting one, they are fighting all. Wenn sie einen bekämpfen, bekämpfen sie alle. Et si ils combattent un, là, ils combattent tout, parce que c'est le même Christ. Weil es der gleiche Christus ist. Are you getting it? Mm-hmm. Let's go to Ephesians 4. Ephesians 4. Ephesians okay, 4. Okay, we are already in Hebrew 13 here. Okay. Look at verse 3. Let me go to verse 3 since we are already there. Where? Hebrews 13, verse 3. It says, remember them that are in bond, as bond with them, and they which suffer adversity, as being yourself also in the body. You see there? If one suffer, others suffer. Gedenkt an die Gefangenen. Do not see it as it's not your business. Wenn einer leidet, leiden alle. Du siehst es nicht als deren Bier ihre Sache, sondern also wir gehen über Kinder Gottes natürlich, ne? Die, die an Christus glauben. I choose Christ all the time. Die, die immer wieder Christus wählen, weil was geben uns die Leute an, die draußen sind, sagt Paulus. Et verset 3 parle seulement des enfants de Dieu en Jésus-Christ et pas des gens qui sont en dehors du Christ, parce que nous allons avoir rien à faire. Nous n'avons rien à voir avec les gens de ce monde. Those that are being persecuted because of Christ Jesus. Die verfolgt werden wegen Christus Jesus. Oui, les gens qui sont persécutés grâce à Jésus Christ. Because if you believe like them, you will be persecuted like them. Denn wenn du so wie sie glaubst, wirst du auch so verfolgt wie sie. Quand tu crois comme eux, tu vas aussi être persécuté. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I don't want to mention anything. Let me just continue like this. Praise the Lord. I wanted to give an example. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They were persecuting one. And all of that they were not. If they speak like you, they will persecute them. But if they are saying something, they are joining them. How will they? Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And we are able to see the result. Wenn man eine Person verfolgt, aber man selber, also wenn jemand verfolgt wird und andere Leute nicht verfolgt werden, muss man sich fragen, weshalb. Und oft ist es so, weil eine Person eben die Wahrheit spricht und die andere Leute sich eben anpassen. Und deswegen werden andere verfolgt und andere wiederum nicht. Und man sieht immer am Ende des Tages das Ergebnis davon. Et si par exemple un est persécuté et l'autre n'est pas persécuté, ça montre toujours que l'autre donc qu'un parle la vérité et puis l'autre ne parle pas la vérité. Puis c'est ça pour qu'on va avoir aussi des résultats différents. Praise the Lord. Amen. Ephesians 1 from 1 to 6. Ephesians 1 from 1 to 6. Sorry, Ephesians 4. Ephesians 4, 1 to 6. Ephesians 4, 1 to 6. He said, I therefore, the prisoners of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, verse 2, with all lowliness and meekness, and with long suffering, forbearing one another in love. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. Verse 3. Verse 3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4. Here. There is one body and one Spirit, even as you are called in the hope of your calling. Verse 5. Same. One Lord, one faith, one baptism. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. One God and one and Father of all, mm-hmm. who is above all, and through all, and in you all. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If one is having victory, we all are having victory. Wenn einer Erfolg hat, haben wir alle Erfolg. Et si un a la victoire, nous tous nous avons la victoire. Amen. Amen. If they are fighting one, they are fighting all. Wenn sie einen bekämpfen, bekämpfen sie alle. Et si il combat un, il combat tout. Why? Because of the same Christ. Wegen dem gleichen Christus. À cause de Jésus Christ que nous avons. Amen. À cause le même Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ alone. Christus alleine. Jésus Christ lui-même. The same Christ. Der gleiche Christus. Le seul Jésus Christ. Amen. We have the same Christ. We have the same Holy Spirit. Wir haben den gleichen Christus und den gleichen Heiligen Geist. Nous avons le même Christ et le même Saint-Esprit et le même Père. And once they ask us question, we say the same thing. Und That's wenn sie uns eine Frage stellen, antworten wir gleich. Es wird same all. Gleich sein. Et quand ils nous demandent des questions, on dit toujours, on répond toujours pareil. On Amen. Dit la même chose. Again, don't separate anything from Christ. Trenne bitte nichts von Christus. Ne sépare rien de Jésus-Christ. Others having it and you are not having it will not come to you until you separate things from Christ. Dass anderes haben, aber du es nicht hast, wird dir niemals ein Dorn im Auge haben, wenn du Christus nicht von ihnen trennst. Et quand tu commences à dire que les autres